Morgen steh ich auf und frage, kommt feins Liebchen heut? Abends sink ich hin und klage, ausblieb sie auch heut. In der Nacht mit meinem Kummer lieg ich schlaflos wach. Träumend wie im halben Schlummer wandle ich bei Tag. Träumend wie im halben Schlummer wandle ich bei Tag, wandle ich bei Tag, wandle ich bei Tag.